Kapitel 18. Gottfakten entdecken. Als der Herr mir in jener Nacht sagte, dass der Mangel an nehmendem Glauben im Leben seiner Kinder eine seiner größten Betrübnisse sei, machte mich das aus mehreren Gründen tief betroffen. Ich erinnere mich an Zeiten in meinem eigenen Leben, wo ich nicht in dieser Art von Glauben wandelte und deshalb das Werk des Kreuzes verachtete. Ich möchte den Herrn nicht traurig machen und auch nicht das Werk des Kreuzes verachten, das Jesus so viel gekostet hat. Ich wage nicht zu behaupten, dass ich heute vollkommen in diesem nehmenden Glauben wandle, aber wie Paulus sagte, eines aber tue ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem Ziel, das vor mir liegt. Wie wir gesehen haben, sind Gottfakten im Neuen Testament recht einfach zu entdecken. Sie sind entweder in einer bestimmten grammatikalischen Form geschrieben oder benutzen Worte wie in ihm, in Christus oder in Jesus. Biblische Grammatik verstehen. Es ist erstaunlich, wie anfällig wir sind, die einfachsten grammatikalischen Regeln, die sogar von den meisten Kindern verstanden werden, entweder zu ignorieren oder falsch zu verstehen. Es gibt die Gegenwartsform, Präsenz, was bedeutet, etwas geschieht gerade jetzt in der Gegenwart. Dann gibt es die Zukunftsform, Futur, die bedeutet, eine Handlung ist noch nicht geschehen, wird aber geschehen. Schließlich gibt es die Vergangenheitsformen, Perfekt und Präteritum, die bedeuten, dass eine Handlung in der Vergangenheit abgeschlossen wurde. Nichts kann dem hinzugefügt werden, noch kann man es verändern. Die Gottfakten in der Bibel sind leichter zu entdecken, als die meisten Leute glauben. Wie ich euch gesagt habe, können sie durch Schlüsselworte oder ihre Zeitform erkannt werden. Sie werden immer in der Vergangenheit, manchmal vielleicht in der Gegenwart stehen, niemals aber in der Zukunft. Wenn Gottfakten in der Gegenwart stehen, haben sie immer Schlüsselwörter wie in ihm, in Christus, oder durch ihn. Weil wir durch den Glauben an das vollbrachte Kreuzeswerk in vollkommener Einheit mit Christus sind, ist es ein Gottfakt, dass wir haben, was immer er hat. Sieh dir diesen Vers in 2. Korinther an, welcher in der Gegenwartsform steht, aber auch die Schlüsselworte der Gottfakten enthält. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Orte offenbart. 2. Korinther 2, 14. Obwohl dies nicht in der Vergangenheitsform geschrieben ist, ein großer Gottfakt-Hinweis, haben wir dennoch den anderen Gottfakt-Hinweis, nämlich die Worte in Christus. Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug, bedeutet eine Siegesfeier in Christus. Das ist ein Gottfakt des neuen Bundes, weil wir in Christus sind durch den neuen Bund, ist der Sieg Christi unser Sieg. Alles, was wir zu tun haben, ist, diesen Gottfakt durch Glauben in Besitz zu nehmen. Erlaube mir, dir zu illustrieren, wie die Vergangenheitsform in der Bibel verstanden werden muss. Kürzlich bin ich mit einem Übersetzer zu einer kleinen Stadt im Süden Brasiliens gereist. Die Leute der kleinen Gemeinde fragten mich immer wieder, was ich essen möchte, worauf ich antwortete, ich esse alles, um mich zu ehren, wollten sie von mir hören, welches bestimmte Essen sie mir zubereiten sollten. Schließlich sagte ich ihnen, dass ich gebratenen Maniok liebe, besonders, wenn er klein und knusprig ist. Die Mutter des Pastors liebte es, zu kochen und Menschen zu bewirten. Als wir an diesem Abend in ihr Haus kamen, war der Tisch beladen mit Essen. Nachdem ich so viel gegessen hatte, dass ich mehr als satt war, sagte sie immer noch, Pastor, Sie haben kaum etwas gegessen, essen Sie mehr. Sie füllte meinen Teller immer wieder. Mein Übersetzer und ich wollten sie nicht beleidigen, also aßen wir mehr. Wir kamen sehr spät, weit nach Mitternacht, in unser Hotel zurück. Unnötig zu sagen, dass es uns beiden nicht sehr wohl ging und wir nicht gut schliefen. Früh am nächsten Morgen, als ich zum Treffen ging, um über den neuen Bund zu lehren, wurde mir bewusst, dass ich gerade eine perfekte Illustration der Vergangenheitsform erlebt hatte. Ich wünschte, ich hätte nicht spät nachts so viel fertiges Essen gegessen. Mein Magen fühlte sich am nächsten Morgen noch schrecklich an. Diese Handlung konnte nicht geändert werden, noch konnte man etwas hinzufügen oder wegnehmen, weil sie vollbracht war. Mein Bedauern änderte die Handlung der letzten Nacht nicht und konnte sie nicht ungeschehen machen, weil sie in der Vergangenheit lag. Wegen mangelnder Erkenntnis bezüglich des nehmenden Glaubens und dieser einfachen grammatikalischen Regeln, wenn wir die Bibel lesen, verpassen wir viele Dinge, die uns gehören. Jesus ist unser Bund, wie wir in Jesaja 42, 6 lesen können. Ich, der Herr, habe dich in Gerechtigkeit berufen und ergreife dich bei deiner Hand und will dich behüten und dich dem Volk zum Bund geben, den Heiden zum Licht, Hervorhebung durch den Autor. Weil Jesus unser Bund ist, kann nicht ein einziger dieser Gottfakten des neuen Bundes anders erfahren werden, als durch Glauben allein in ihm zu sein und sie durch Glauben in Anspruch zu nehmen und zu ergreifen. Wir müssen verstehen, dass es allein die Einheit mit ihm und der nehmende Glaube sind, die uns all die wunderbaren Vorrechte erleben lassen. Ich möchte betonen, dass der nehmende Glaube nicht bewirkt, dass diese Vorrechte zu Fakten werden, sie sind bereits Fakten durch den neuen Bund. Was sich durch den nehmenden Glauben ändert, ist unsere Erfahrung, nicht, was Gott tut. Wir sind in Christus nicht durch Werke, sondern nur durch Glauben. Deshalb wird uns niemals irgendeine Anstrengung, Heiligkeit, gute Werke, Gebete oder Fasten, die Vorrechte des neuen Bundes verschaffen. Wir müssen in ihm bleiben, was nicht durch Anstrengung oder Werke geschieht, sondern allein durch Glauben. Wie sind wir eins geworden mit Christus? Geschah es nicht durch Glauben an das Kreuzeswerk? Weil wir in Christus hineingekommen sind durch Glauben, bleiben wir auch in ihm durch Glauben. Glaube nur, dass du in ihm bist. Unter dem neuen Bund müssen wir lernen, Worte wie bitten, beten und um etwas Fragen zu ersetzen durch in Anspruch nehmen, deklarieren und danken. Nichts, was im Neuen Testament in der Vergangenheitsform geschrieben ist oder ein Gottfakt-Schlüsselwort enthält, muss erst durch Gebet, Bitten oder Anfragen von Gott erlangt werden. Nein, wir müssen es kühn einfordern, es als unser Eigentum erklären und Gott dafür Dank sagen, um es zu erhalten. Lasst mich euch ermahnen, durch die Erbarmungen Gottes der Versuchung nicht nachzugeben, Gott um irgendetwas zu bitten, wovon uns gesagt wurde, dass es uns bereits gehört. Mir ist klar, dass dies einen großen Paradigmenwechsel in eurem Sinn und eurem Herzen erfordert, angesichts der Vermischung des neuen und alten Bundes, die ihr gewöhnt seid. Ich bitte euch auch, nichts in der Bibel auf irgendeine andere Weise auszulegen als durch Johannes 19, 30, es ist vollbracht. Was genau bedeutet dieser letzte Satz? Er bedeutet, dass wir in allem, was wir erleben oder in der Schrift lesen, uns die Fragen stellen müssen, hat Jesus durch seinen Tod, seine Grablegung und seine Auferstehung bereits bezahlt für das, was wir gerade erleben oder lesen? Die Antwort ist offensichtlich, er hat für uns bezahlt, um uns von Armut und Krankheit zu erlösen. Du kannst dies auf jedes Gebiet deines Lebens anwenden. Vergiss niemals, dass Gott durch seine Natur ein bundhaltender Gott ist. Da er sich durch seinen Sohn Jesus Christus an uns gebunden hat, wird er sich zu uns niemals anders verhalten. Er, als der stärkere Partner, hat die Bedingungen für den Bund festgelegt. Wir können sie annehmen oder ablehnen. Das sind die einzigen zwei Wahlmöglichkeiten, die wir haben. Ein praktisches Beispiel. Im folgenden Beispiel werde ich dir illustrieren, wie dieser Bund funktioniert. Stell dir vor, der Präsident der Vereinigten Staaten macht einen Vertrag mit einem Freund. Dieser Vertrag inkludiert nicht nur diesen Freund, sondern auch jeden, der jemals ein Familienmitglied dieses Freundes sein wird und den Namen dieses Freundes trägt. In diesem Vertrag garantiert der Präsident mit aller Autorität und Macht der Vereinigten Staaten von Amerika, dass aller Schutz, Reichtum, alle Sicherheit, Gesundheitsversorgung und jedes erdenkliche andere Vorrecht seinem Freund gehören. Er signiert den Vertrag mit dem Siegel der Regierung der Vereinigten Staaten, was bedeutet, dass er nicht gebrochen werden kann. Sein Freund zieht in das Weiße Haus in Washington, D.C., und genießt es, seine eigenen Bodyguards, Spitzenköche, so viele Massagen wie er möchte, und die besten Ärzte der Vereinigten Staaten zu haben. Dann passiert etwas Unvorstellbares, dieser Freund besucht Brasilien und reist dort in die ärmste Gegend im Nordosten. Da sieht er eine junge Frau, die auf einem Müllhaufen wohnt. Sie wurde als Baby schon ausgesetzt und abgelehnt. Sie hatte nie Eltern und wuchs ohne Selbstwert gefühlt auf. Er verliebt sich in sie und entscheidet sich, sie zu heiraten. Er bringt sie in der Air Force One, dem offiziellen Flugzeug des Präsidenten, in die USA. Er bringt sie ins Weiße Haus und sagt ihr, dass sie alles, was sie benötigt, einfach nehmen kann. Aufgrund ihrer Vergangenheit des Missbrauchs und der Armut fühlt sie sich komplett unwürdig, solch einen extravaganten Lebensstil zu leben. Sie befürchtet, den Präsidenten in Verlegenheit zu bringen, wenn sie ihn um schöne Dinge bittet. Deshalb lebt sie in einem kleinen Raum des Weißen Hauses in Krankheit und Armut, nur weil sie diesen mächtigen Vertrag nicht versteht. Durch ihre Hochzeit kam sie in vollkommene Einheit mit dem Freund des Präsidenten, der einen Vertrag mit der mächtigsten Nation der Welt karte, es wurde niemals ein Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten und ihr gemacht, nur zwischen den USA und ihrem Mann. Sie wurde einfach nur Nutznießerin durch ihre Einheit mit ihm. Klingt das nicht sehr wie der neue Bund? Gott, der Schöpfer des Universums, tritt mit seinem geliebten Sohn, Jesus Christus, in einen Bund ein und erlaubt uns, Nutznießer zu werden durch unsere Einheit mit Jesus. Viele von uns erleben nie alles, was der neue Bund uns gegeben hat, weil wir den nehmenden Glauben weder verstehen noch einsetzen, indem wir nehmen, was uns durch unsere Einheit mit Christus schon gehört. Im nächsten Kapitel werde ich dir Gottfakten zeigen, für die viele Christen beten, ohne sie je zu erhalten. Der Grund dafür ist sehr einfach, du erhältst Gottfakten nicht, indem du um sie bittest. Du musst sie im Glauben nehmen. Du anerkennst sie einfach als Fakten, als Handlungen, welche in der Vergangenheit vollendet wurden und nicht mehr verändert werden können. Nichts kann ihnen hinzugefügt oder weggenommen werden. Ich kann dir in diesem Buch nicht alle Gottfakten nahebringen, deshalb werde ich dir nur einige ausgewählte aufzeigen. Ich vertraue darauf, dass du die Schrift gewissenhaft selbst durchforschen wirst und den Heiligen Geist bittest, dir die anderen zu offenbaren. David sagt uns in Psalm 25, 14: Freundschaft hält der Herr mit denen, die ihn fürchten, und seinen Bund tut er ihnen kund. Was ist die Freundschaft des Herrn, wenn nicht sein neuer Bund mit uns? Die Bedingung dafür, diese Offenbarung zu bekommen, ist, ihn zu fürchten, was nichts damit zu tun hat, Angst vor ihm zu haben. Es gibt zwei Bibelverse, die wunderbar illustrieren, was es im neuen Bund bedeutet, den Herrn zu fürchten. 5. Mose 6, 13 sagt uns: Sondern du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen schwören. Als Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wurde, zitierte er ihm diese Bibelstelle und sagte: Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Hebe dich weg von mir, Satan. Denn es steht geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Lukas 4, 8. Wir sehen, dass den Herrn zu fürchten nicht bedeutet, Angst vor ihm zu haben, sondern sich aus tiefstem Herzenswunsch ihm hinzugeben, was die wahre Bedeutung von Anbetung ist.